Der kleine Riese. Ein Märchen von Gerd Prokop. Bei den Riesen, das müsst ihr wissen, werden die Namen nicht von den Eltern ausgesucht, sondern von Amts wegen zugeteilt, je nachdem, welche Eigenschaft ein Riese zu bekommen scheint. Das hat den Vorteil, dass kein Riesenkind seinen Eltern böse sein muss, wenn es mit seinem Namen unzufrieden ist. Andererseits hat es den Nachteil, dass die Namen manchmal recht unzutreffend sind, denn es kommt auch bei den Riesen vor, dass die Beamten sich irren. Da heißt einer dann Leichtfuß-Doppelhupf, wird aber dicker und dicker, so dass er sich kaum bewegen kann. Oder einer bekommt den Namen Redeschnell, ist aber so maulfaul, dass man fast einschläft, bevor er einen Satz beendet. Im Riesenreich lebte einmal ein berühmter Riesenkohlzüchter. Der war sehr von sich eingenommen, weil er jedes zweite Jahr einen Orden für seine Arbeit bekam. Endlich bekam er auch einen Sohn. Der erhielt den Namen Minimax, was den Vater sehr ärgerte, denn Minimax bedeutet sehr, sehr kleiner Riese. Der Ärger des Vaters wuchs, denn Minimax wuchs nicht. Mit 8 Jahren war er noch so klein wie sonst die Riesenbabys mit 8 Monaten. Die Eltern hielten das für ein entsetzliches Unglück. Besonders der Vater schämte sich sehr. Ausgerechnet er, der jedes Jahr eine neue Kohlsorte züchtete, deren Köpfe größer waren als aller Kohl bisher, sollte einen so winzigen Sohn haben. Damit die Leute nicht über ihn lachten, befahl er seiner Frau, Minimax zu verstecken. Und jedes Jahr zogen sie in eine andere Stadt, damit die Nachbarn denken konnten, ihr Sohn sei noch ein Baby. Hallo, ach, guten Tag. Sie sind sicher die neue Nachbarin. Sind Sie zufrieden mit der Wohnung? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und das ist wohl der kleine Du. Er sieht aber schon sehr verständig in die Welt. Nein, was für kluge Augen. Das wird bestimmt einmal ein berühmter Riese. Nun ja, bei dem Vater, ihr Mann, ist doch der bekannte Kohlzüchter. Wie alt ist denn der Kleine? Ich schau gleich mal zu ihm hinüber. Ich will nur den Kleinen zu Bett bringen. Tun Sie das, meine Liebe. Nein, wie niedlich. Du, bis gleich. Du doofe Ziege. Was für kluge Augen. Nein, wie niedlich und wie verständig er guckt. Ich will nicht mehr in diesem blöden Kinderwagen liegen. Ich will herumlaufen. Und ich will nicht länger in der Wohnung versteckt werden. Ich will mit anderen Kindern spielen. Sei lieb, Minimax, bitte. Du weißt doch, das geht nicht. Papa denkt nur an sich. Was aus mir wird, ist ihm ganz egal. Ich will nicht länger in dieser Mistkarre. Minimax, zur Strafe gehst du sofort ins Bett. Was denn sonst? Ins Bett! War das ein Tag. Und nun noch auspacken und Möbel rücken. Wo ist Minimax? Doch nicht etwa... Ich hab ihn ins Bett gesteckt. War er schon wieder aufsässig. Na, wundert dich das? Ich kann es ihm nicht verdenken, dass er nicht mehr mitmachen will. Hör zu, Mann. Wir können ihn doch nicht ewig für ein Baby ausgeben. Dann soll er endlich anfangen zu wachsen. Ach, jedes Mal umziehen, wenn jemand entdeckt, dass Minimax gar kein Säugling mehr ist. Wir sollten endlich Schluss damit machen. Bitte. Du willst also, dass ich mich lächerlich mache, ja? Ich, der die größten Kohlköpfe der Welt züchtet, soll zugeben, dass mein Sohn ein Bäumling ist. Na, so klein ist Minimax nun auch wieder nicht. Aber auch nicht größer als ein Baby. Du weißt, ich soll wieder einen Orden bekommen. Soll ich zum Gespött der Leute werden? Und ich kann zusehen, wie ich mit Minimax fertig werde. Minimax? Minimax kommt sofort her! Minimax! Minimax, komm raus, bitte! Er hat sich eingeschlossen. Und ich mache nicht wieder auf, bevor ihr mir versprecht, dass ich nie wieder in den Kinderwagen muss. Sofort kommst du heraus! Willst du wohl gehorchen? Nein, ich will nicht länger Baby spielen. Wenn du nicht augenblicklich gehorchst, breche ich die Tür auf und es setzt Prügel. Dann springe ich aus dem Fenster und laufe durch die Stadt und schreie es überall heraus, dass ich dein Sohn bin. Nein! Womit habe ich das verdient? Dieser Balg bringt mich noch ins Grab. Aber irgendwann muss er endlich zur Schule, Mann. So oder so. Auch das noch. Du? Und wenn wir ihn zur Großmutter geben? Ja! Ich will zur Oma! Von mir aus. Hauptsache, er läuft nicht hier herum. So kam der kleine Riese zu seiner Großmutter. Die lebte in einem Dorf hinter den Wäldern. Aber auch hier hatte er es nicht einfach. Die anderen Kinder wollten nicht mit ihm spielen, weil er so winzig war, und der Unterschied wurde immer größer. Während die anderen Riesenkinder in einem Jahr 8 oder 9 Ellen wuchsen, schaffte Minimax gerade 1 Zentimeter. Er musste noch in der 8. Klasse auf 3 dicken Kissen sitzen und konnte trotzdem kaum über den Tisch blicken. Dennoch wurde er jedes Jahr versetzt. Da niemand mit ihm spielen wollte, las er nämlich fast den ganzen Tag. Je mehr er aber wusste, desto ärgerlicher wurden die anderen. Sie wollten nicht wahrhaben, dass der Kleinste zugleich der Klügste war. Sie schimpften ihn Riese Puppenfuß, denn so kleine Sachen wie Minimax sie gebraucht hätte, gab es nirgends. Er musste in Puppenschuhen laufen und von Puppengeschirr essen und wohnte in Großmutters alter Puppenstube. Mini! Minimaxchen! Ui, was ist denn das? Die Super-Riesen-Wegmaschine. Tag, Oma! Du sollst mich doch nicht immer so erschrecken, Junge. Was hast du denn schon wieder angestellt? Nicht angestellt, erfunden. Du wirst staunen. Pass auf, wenn der Wecker klingelt, zieht dieser Haken dein Deckbett hoch. Ja. Und über diese Hebel und Rollen läuft eine Kette in die Küche. Jetzt dreht sie das Rad, da rollt ein Ei in den kleinen Topf und 3 Minuten später rollt mein Kiebitzei hinterher. Hier fällt Kaffee in deine Kanne und Kakao in mein Kännchen. Siehst du? Du hast vergessen zu malen. Ach, das ist doch jetzt egal. Sobald das Wasser kocht, gießt es sich ganz allein in die Kanne. Klasse, was? Wenn wir aufgestanden sind, können wir gleich frühstücken. Ich muss nur noch die Bettwegziehmaschine an meinem Bett anbauen. Na, wie gefällt dir das? Ich weiß nicht recht, Minimaxchen. Du sollst mich doch nicht so nennen, Oma. Ich will nicht wie ein kleiner, dummer Junge behandelt werden. Entschuldige. Ich war übrigens bei Herrn Doppelkopf, deinem neuen Klassenlehrer. Er wird mit dem Hausmeister sprechen, dass der einen neuen Stuhl mit extra hohen Beinen und einer kleinen Leiter für dich baut, damit du richtig über den Tisch gucken kannst. Wenn du nach den Ferien... Ich werde nicht mehr zur Schule gehen, Oma. Was willst du? Was? Reg dich bitte nicht auf, Oma. Komm, setz dich. Was soll ich auf der Oberschule? Aber so klug, wie du bist. Aber so klein, wie ich bin. Studieren könnte ich nur in der Hauptstadt. Und das würde Vater nie erlauben. Bestimmt, wenn er deine Zeugnisse sieht. Hat er sich denn die anderen Zeugnisse angesehen? Hat er sich ein einziges Mal hier blicken lassen? Nein, ich habe es mir lange überlegt. Ich will arbeiten gehen. Arbeiten? Du? Als was denn, Mini? Du bist viel zu klein und zart. Klein, ja. Trotzdem habe ich Riesenkräfte, das weißt du. Zum Arbeiten braucht man Werkzeuge. Willst du mit deinem Puppenhammer losziehen? Man wird dich auslachen. Ich habe eine Arbeit gefunden, bei der meine Winzigkeit nicht stört. In der Erdbeerei. Auf den Erdbeerfeldern. Nun ja, Erdbeeren wachsen am Boden. Eben. Dort muss ich mich nicht bücken, wie die anderen. Aber was wird dein Vater sagen? Sein Sohn als einfacher Erdbeerpflücker. Der ist einverstanden. Da liegt dein Brief von Mama. Hauptsache, ich komme nicht nach Hause. Du musst nur noch zum Oberpflück gehen und ihn bitten, dass er mich einstellt. Und wenn's nur zur Probe ist. Ich will schon beweisen, was ich kann. Pass auf, Oma. Eines Tages bin ich der beste Pflücker im ganzen Riesenreich. Vielleicht ist mein Herr Vater dann sogar stolz auf mich. Und dann schneidet meine Maschine die Erdbeere ab, legt sie auf das Band und sie rollt in die Kiste. Abschneiden? Sie wird sie zerquetschen, sieh doch. Ja, ich muss sie natürlich noch richtig einstellen. Du wirst es schon schaffen, Mini. Nicht wahr, Hurtig? Du glaubst mir. Däumeling, Puppenfuß! Versteck sie schnell, wenn der Oberpflück deine Maschine sieht. Er soll sie ja sehen. Die Augen sollen ihm herausfallen. Was steht ihr denn hier herum, statt zu arbeiten? Da hinten liegt ein Haufen Käfermist, Kollege Puppenfuß. Los, schnapp deinen Besen und kehr ihn weg. Eigentlich ist er viel zu klug, um Blätter zusammenzufegen und Käfermist aufzusammeln. Er hat eine Pflückmaschine erfunden, die... Maschine? Erdbeeren werden mit der Hand gepflückt. So war es immer und so bleibt es auch. Schnick, schnack. Oh. Kinderkram. Oh. Schaff das weg. Und dann fegt der Mist zusammen, aber Dalli. Und wenn ich dich noch einmal dabei erwische, wie du die Frauen von der Arbeit abhältst, trete ich dir in den Hintern, dass du in die Wolken fliegst. Maschine. Dumm. Dumm. Dumm. So ein Riesendoppel-Dummkopf. Du solltest dir lieber eine andere Arbeit suchen, Mini. An die Erdbeeren lässt der Oberpflück dich nie heran. Trotzdem, ich bleibe. Schon deinetwegen. Meinetwegen? Du hast doch gesagt, du hast mich gern. Das stimmt auch. Ich hab dich auch gern. Sehr gern. Ich freue mich jeden Morgen darauf, dich zu sehen. Und am Sonntag, da bin ich immer ganz traurig, weil ich dich da nicht sehen kann. Mini, du hast dich doch nicht etwa verliebt? Doch, Hurtig. Willst du mich heiraten? Dich heiraten? Da würden uns ja alle auslachen. Och, Mini. Mini, du wirst nie eine Frau finden. Schlag dir das aus dem Kopf. Oma, wo ist mein Kochtopf? Oben im Küchenschrank. Gibst du ihn mir bitte? Wozu denn? Gib mir auch die Bratpfanne und den Teekessel. Bitte. Nun brauche ich noch eine Stecknadel. Aber eine von deinen. Danke. Na, wo schleppst du das hin, Minimax? Na, was willst du damit? Ich komme gleich wieder, Oma. Was der Junge nur wieder vorhat. Den ganzen Tag ist er schon so seltsam. Ob er krank ist? Das erste Mal, dass er nicht arbeiten ging. So, Oma. Nun heißt es Abschied nehmen. Was willst du? Du hast richtig gehört. Abschied nehmen. Junge. Ich will in die Welt hinausziehen. Ich habe alles, was ich brauche, in den Puppenwagen geladen. Wenn du mir nur noch ein Stück Kuchen gibst... Das ist ein schlechter Scherz, Minimax. Nein, Oma, das ist ernst. Was soll ich hier, wo alle mich auslachen? Da will ich lieber in die Welt hinausziehen. Irgendwo muss es doch ein Fleckchen geben, wo ich glücklich werden kann. Hat dir denn irgendetwas bei mir gefehlt? Habe ich dir nicht alles für dich getan? Ja, das hast du, Oma. Und ich werde es dir nie vergessen. Aber ich bin jetzt erwachsen. Und um glücklich zu sein, brauche ich eine richtige Arbeit. Und Liebe. Aber ich hab dich doch von Herzen lieb. Ja, das weiß ich, Oma. Aber versuch nicht, mich zurückzuhalten. Du rennst in dein Unglück, Junge. Es wird dir nirgends anders ergehen. Im Gegenteil. Schon gut, Oma. Hab tausend Dank für alles. Ach, nicht doch, Junge. Wenn es mir nicht gefällt, komm ich zurück. Das verspreche ich dir. Also, auf Wiedersehen. Minimax, bleib doch. Oh. Abschied nehmen ist schwer. Aber was sein muss, muss sein. Jetzt suche ich mir den Platz auf dieser Welt. An dem es mir so richtig gut gefällt. So richtig gut gefällt. Auch in dem kleinsten Riesen schlägt ein Riesenherz. Das fühlt wie jedes andere Riesenfreud und Riesenschmerz. Oh, ich möchte nur wissen, wer das Lied gedichtet hat. Das Wandern ist des Riesenlust. Brennen mir die Füße. Wie viele Tage war der kleine Riese umhergezogen? Er hatte längst aufgehört, sie zu zählen. Und nirgendwo erging es ihm anders als zu Hause. Er wurde angestaunt und ausgelacht. Da beschloss er, in den großen Wald zu ziehen. Dort würde ihn niemand verspotten. Doch ob das der richtige Ort für so einen winzigen Kerl ist? Was ist denn? Hilfe! Hilfe! Oh, um ein Haar. Ein Igel hätte ihn fast zertrampelt. Minimax konnte gerade noch in ein Mauseloch verschwinden. Doch sein Wagen war hin. Und da! Scherst du dich weg, du verdammtes Vieh! Eine Mücke. Zum Glück war Großmutters Stecknadel heil geblieben. Da! Und da! Und da! Nein, dieser Wald ist auch nichts für mich. Großmutter hat recht. Für so einen Winzling gibt es wohl nirgendwo auf der Welt einen Platz. Minimax richtete sich für die Nacht in dem Mauseloch ein. Gleich am Morgen wollte er den Wald wieder verlassen. Doch als er aufwachte... Oh, hast du mich erschreckt, Störchlein? Störchlein? Ich bin einer der größten Störche in meiner Gegend. Komisch. Sind die Riesen in deiner Gegend auch so klein? Riesen? Du meinst Menschen. Menschen? Nein, Riesen. So wie ich. Du ein Riese? Ich hab zwar noch nie einen gesehen, aber... Ich bin ein Riese. Zugegeben, ein Winziger. Sag bloß, ich bin hier im Riesenreich gelandet. Wo sonst? Deshalb. Ich hab mich schon gewundert, dass hier die Mücken so groß wie Schwalben und die Schwalben so groß wie wir Störche sind. Weißt du, ich hab mich verflogen. Plötzlich kam ein Sturm auf und trieb mich über die Berge. Und hinter den Bergen? Ich meine, da wo du herkommst. Da ist nicht alles so groß? Natürlich nicht. Oh, da muss ich hin. Sag mir, wie komme ich zu denen? Zu den Menschen? Ja. Ja, wenn ich das wüsste. Es war so stürmisch und es wurde auch schon dunkel. Erinnere dich. Du musst dich erinnern. Um ehrlich zu sein, ich verfliege mich oft. Ich fange mal an zu träumen und dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Lass uns nachdenken. Du bist über das Gebirge geflogen und dann noch... Wie lange? 3 oder 4 Stunden. Dann kann es doch nicht weit sein. Wir werden das finden. Meinst du? Und wenn ich 3 Jahre suchen müsste, ich muss zu den Menschen. Aber wie willst du über das Gebirge kommen? Kannst du denn fliegen? Nein. Dann schaffst du es nie. Aber ich muss es schaffen. Sag mal, kannst du mich nicht mitnehmen? Ja, ich weiß nicht. Ich mache mich ganz leicht. Wenn du willst, ziehe ich mich sogar nackt aus. Das lass lieber. Du würdest erfrieren. Dort oben ist es sehr kalt. Oh. Nun gut. Wir können es ja mal versuchen. Hurra! Auf zu den Menschen! Jetzt fliege ich, jetzt fliege ich, jetzt fliege ich in die Welt. An einen Ort, an einen Ort, an dem es mir gefällt. An dem es mir gefällt. Auch in dem kleinsten Riesen schlägt ein Riesenherz. Das besiegt mit Mut und Kraft Riesennot und Riesenschmerz. Fliegen ist herrlich. Noch höher hinauf, Storch. Du hast gut reden. Du wirst ja getragen. Bin ich zu schwer? Nein, nein. Sei unbesorgt. Da sind die Berge, Minimax, siehst du? Auweih, die ragen ja in den Himmel. Nur in die Wolken. Und wir? Müssen wir auch in die Wolken? Natürlich. Hast du Angst? Ich? Ich doch nicht. Oh, das ist schön, ja? Wie ein Meer aus Watte. Und wie wundervoll der Himmel hier über den Wolken ist. Schwarz-blau. Ich bin bestimmt der einzige Riese, der das gesehen hat. Ganz bestimmt. Minimax, der fliegende Riese. Die werden staunen, wenn ich davon erzähle. Ich denke, du willst nicht mehr zurück. Das stimmt ja. Naja, die würden mir sowieso nicht glauben. Hey, Storch! Du fliegst wieder zurück. Nach links. Hm? Nach links. Danke. Ich bin wohl schon wieder eingeträumt. Sag mal, Minimax. Hörst du auch so ein Klappern? Was mag das nur sein? Meine Zähne. Es ist so kalt hier. Halt aus, Kleiner. Gleich lassen wir die Berge hinter uns und können wieder tiefer fliegen. Geschafft. Da! Ein Haus. Dort werde ich dich absetzen. Wollen wir nicht noch weiterfliegen? Sei froh, dass ich es bis hier geschafft habe. Entschuldige bitte, Storch. Du hast dich sicher mächtig plagen müssen. Schon gut. Vorsicht! Wir setzen zur Landung an. Nun, was habe ich dir gesagt? Hier ist alles viel kleiner als bei dir zu Hause. Ja, hier wird es uns gefallen. Uns? Ich fliege weiter. Dann musst du schon allein sehen, wie du zurechtkommst. Schade. Ich hab dich richtig lieb gewonnen. Ich dich auch, Kleiner. Vielleicht besuche ich dich mal. Ja! Viel Glück also! Auf Wiedersehen und vielen Dank nochmal! Und besuch mich, ja? Na, dann will ich mal mein Glück versuchen. Die Tür ist doch ganz schön groß. Und die Klingel, die hängt mächtig hoch. Nanu. Guten Tag. Wer bist du denn? Ich bin Minimax. Ich suche Arbeit. Arbeit? Du? Du willst bei uns auf dem Bauernhof arbeiten. Du bist ja noch ein Kind. Ich bin kein Kind mehr. Pass mal auf. Du meine Güte, der Knirps. Zieht den vollbeladenen Heuwagen. Na, was sagst du jetzt? Du hast ja Riesenkräfte. Ich bin ja auch ein Riese. Warum lachst du? Was gibt's denn, Frau? Der sagt, er ist ein Riese. Ein Riese, der. Diese drei Käse würden uns veralbern. Dich werfe ich mit einer Hand aufs Dach. Vorsicht, Glas, er hat Riesen. Hilfe! Wer wirft hier wen aufs Dach? Hast du dir wehgetan, Glas? Nein. Dein Glück, Kleiner. Aber du bist wirklich stark. Er sucht Arbeit. So? Na, wie viel Lohn verlangst du denn? Was du mir geben willst. Den nehmen wir so billig, kommen wir nie wieder zu einem Knecht. Also, frei essen, frei wohnen, Kleidung und jede Woche einen heller Lohn. Hm? Einverstanden? Einverstanden, na klar. Na, Minimax? Wie viel Geld hast du schon zusammen? 20 Wochen, 20 Heller. Warum? Kommst du nicht mit? Zum Erntefest. Was soll ich denn da? Karussell fahren und... Lass ihn doch, Klaas. Das ist nichts für ihn. Warum nicht? Nicht wahr, kleiner Mann, du fühlst dich doch wohl bei uns. Und ob! Endlich darf ich zeigen, was ich kann. Ihr glaubt gar nicht, wie schlimm das ist, wenn man nicht richtig arbeiten darf und von allen ausgelacht wird. Wir lachen dich nicht aus. Nein. Deshalb fühle ich mich auch wie zu Hause. So gut ging mir es noch nie. Aber Karussell bist du noch nie gefahren, oder? Aber geflogen. Bist du schon mal geflogen? Und warst du schon mal tanzen? Tanzen? Das würde ich gern. Ach, red ihm keine Flausen ein, Klaas. Bleib lieber hier, kleiner Mann. Ich meine es gut. Alle werden dich angaffen oder gar auslachen. Das sollen die nur wagen. Na, siehst du, schon bist du wütend. Ich habe Angst, dass es Ärger geben wird. Ach was, Minimax muss einfach so tun, als ob er noch ein Junge wäre. Wenn er kurze Hosen anzieht und den Bart abrasiert, fällt er gar nicht auf. Das mache ich. Ich ziehe mich um. Auf zum Erntefest. Juhu! Naja, hier hast du 5 Mark, Klaas. Aber bezahl du, damit er nicht merkt, wie wenig seine Heller wert sind. Und pass auf, dass er mit niemandem redet. Sonst schnappt uns noch einer den billigen Knecht weg. Ich kann nicht mehr, Minimax. Mir ist ganz schwindelig. 20 Runden Karussell. Schlaf, Schwanz. Oh, ist das ein Riesenspaß. Du, jetzt gehen wir tanzen. Bleib hier. Minimax! Ach, so ein Verrückter. Tanzen will er. Der Kleine. Ich tanze doch nicht mit so einem Wicht. Ach, dass du fortkommst, alberner Knirps. Oh weh. Selbst, alberner Knirps. Oh weh. Jetzt haben wir die Bescherung. Schon prügeln sie sich. Lass ihn. Minimax. Oh Gott. Er hat ihn auf den Kirchturm geworfen. Komm, Minimax. Schnell weg von hier. Warum? Wenn noch einer was will, landet er auch auf dem Kirchturm. Was ist hier los? Helfen Sie, Herr Gendarm. Dieses Ungeheuer hat meinen Freund auf den Kirchturm geworfen. Was? Auf den Kirchturm? Ja, sehen Sie doch da oben. Tatsächlich. Sofort runterkommen. Das ist verboten. Aber der hier, der hat ihn doch hinaufgeworfen. Der? Ja. Das ist ja unmöglich. Wieso unmöglich? Soll ich es nochmal machen? Auch noch frech werden, was? Zeig mal deinen Ausweis. Ausweis? Sowas habe ich nicht. Ah. Du bist verhaftet. Oh weh. Da habe ich mich ja schön in die Nesseln gesetzt. Oh, was für ein finsteres Loch. Hier muss ich schnell wieder raus. Das ist leichter gesagt als getan. Hallo? Ist hier wer? Hier oben auf der Pritsche. Du meine Güte, wie du aussiehst. Du steckst wohl schon Jahre in diesem Loch. Wer bist du? Gestatten, Alois, Landstreicher. Minimax, Riese. Du hast aber einen sehr unpassenden Namen bekommen. Aber er passt doch. Ich bin ja wirklich sehr klein. Und heißt Riese. Nein, ich heiße nicht Riese. Ich bin ein Riese. Aha. Ein Riese. Naja, von mir aus soll es ein Riese sein. Ich träume auch oft, dass ich ein reicher Mann bin und auf einem Schloss wohne und von goldenen Tellern esse. Doch was nützt es, wenn man sich ein Leben zusammenträumt? Man bleibt doch, was man ist. Warum hat man dich eingesperrt? Weil ich tanzen wollte. Nein, weil ich mich geprügelt habe. Vielmehr, weil ich einen Burschen auf den Kirchturm geworfen habe. Ah, das ist schlimm. Richtig böse aber wurde der Gendarm, als ich sagte, ich hätte keinen Ausweis. Was ist das überhaupt, ein Ausweis? Das weißt du nicht? Ein Papier, in dem steht, wie du heißt, wo du geboren bist, was für einen Beruf du hast und wo du wohnst. Wo bekommt man so ein Papier? Wo man geboren ist. Oh weh, da werde ich wohl nie einen Ausweis bekommen. Dann bist du verloren. Ohne Ausweis ist es, als wärst du gar nicht geboren. Du kannst nirgendwo bleiben. Und ich hatte gehofft, dass ich endlich den richtigen Platz gefunden hätte. Zu Hause, weißt du, da muss ich sehr unter meiner winzigen Gestalt leiden. Tja, Leute wie du und ich haben es schwer auf dieser Welt. Wir sind zu unserem Unglück geboren. Damit müssen wir uns abfinden. Nein, das will ich nicht. Es muss doch einen Platz geben, an dem ich glücklich werden kann. Warum gehst du nicht zu den Zwergen? Zu den Zwergen? Ja, zu den Zwergen. Die sind alle so klein wie du. Oder noch kleiner. Da muss ich hin. Ich wusste doch, man darf sich nicht mit seinem Unglück abfinden, sondern man muss immer weiter suchen. Wie komme ich zu den Zwergen? Du musst über das Gebirge steigen. Nein, da komme ich ja gerade her. Da wohnen die Riesen. Ah, du meinst sicher das Riesengebirge. Du musst entgegengesetzt laufen durch das ganze Land bis zu den sieben Bergen. Und dahinter sollen die Zwerge wohnen. Na dann, nichts wie los. Kommst du mit? Was soll dich bei den Zwergen? Nein, ich bleib hier im Gefängnis. Bald kommt der Winter, da habe ich's wenigstens warm und brauche nicht zu hungern. Außerdem, wie willst du herauskommen? Das Fenster ist vergittert. Nichts leichter als das. Mann, du biegst ja das Eisen, als wäre es Butter. Du hast wirklich Riesenkräfte. Siehst du? Oh. Komm doch mit. Du wirst Ärger bekommen, wenn man entdeckt, dass ich geflohen bin. Ich? Ich habe nichts bemerkt. Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Mach's gut, du Riese. Als es Tag wurde und die Polizei merkte, dass ihr Gefangener ausgebrochen war und ihn zu suchen begann, war der kleine Riese schon weit weg und keine Menschenseele hat ihn je wieder erblickt, denn Minimax wanderte nur nachts, bis er die sieben Berge erreichte. Jetzt gehe ich zu den Zwergen. Ich suche sie, ich finde sie hinter den sieben Bergen. Hinter den sieben Bergen. Auch in dem kleinsten Riesen schlägt ein Riesenherz. Das besiegt mit Mut und Kraft Riesennot und Riesenschmerz. Der Aufstieg war unsagbar mühsam. Die Hänge der sieben Berge sind steil und die Gipfel von ewigem Eis bedeckt und mächtige Stürme toben über sie hinweg. Doch Minimax nahm all seinen Mut zusammen. Hör zu, Sturm! Du besiegst mich nicht! Und du, Eis, du kriegst mich nicht unter! Passt auf, ihr Berge! Ich besiege euch! und er besiegte die Berge, das Eis und den Sturm. Als Minimax in die Ebene hinunterkam und die ersten Häuser sichtete, sah er, dass sie so klein waren, als wären sie für ihn gebaut. Hallo, ist hier wer? Darf man eintreten? Nur herein, wenn's kein Riese ist. Guten Tag, junger Mann. Was steht zu Diensten? Ich? Hä? Ich suche Arbeit. Mhm. Nun, groß und kräftig bist du ja. Hast du Schmied gelernt? Das nicht, aber... Hier, nimm meinen Hammer und zeig mal, was du kannst. Halt! Nicht so toll! Junge, du schlägst ja den Amboss in den Boden. Dabei habe ich fast gar nicht zugeschlagen. Du hast ja Riesenkräfte. Ich bin ja auch ein junger, starker Bursche. Und arbeitswillig und... Ja, schon gut. Einen wie dich kann ich immer gebrauchen. Wie heißt du? Minimax. Das ist ein seltsamer Name. Du bist wohl nicht aus dieser Gegend. Nein, ich komme von weit her. Ist mir egal. Hauptsache, du arbeitest fleißig und lernst schnell. Abgemacht? Abgemacht. Minimax, kannst du tanzen? Sicher. Warum? Ich tanze für mein Leben gern. Sonntag ist Tanz. Würdest du denn mit mir tanzen? Ich würde. Ist das Mittagessen nicht bald fertig? Gleich, Mutter. Ich gehe schon den Tisch decken. Ihr habt wohl Heimlichkeiten? Nein. Wir... Na, ich könnte Lisetta schon verstehen, wenn sie dich mag. Du bist groß und stark wie kaum einer. Immer freundlich und siehst gut aus. Aber ich bin arm wie kaum einer. Deine Lehrzeit ist bald um. Nächste Woche. Und dann verdienst du. Willst du dir nicht ein Haus bauen? Ein Haus? Ich? Ja, hast du denn noch nie daran gedacht, dir eine Frau zu suchen und eine Familie zu gründen? Gedacht habe ich's schon oft, nur... Mahlzeit! Was gibt's denn heute? Sauerbraten und Klöße. Sauerbraten? Sag mal, Minimax, ist das nicht dein Lieblingsessen? Ja. Oh ja. Die Frauen verwöhnen dich, Großer. Minimax will sich ein Haus bauen. So. Willst du heiraten, Minimax? Du brauchst nicht gleich rot zu werden. Wer ist denn die Glückliche? Hier, Minimax, trag die Klöße in die Stube. Ja. Hoffentlich will er sich da nicht selbstständig machen. So einen Gesellen finde ich nie wieder. Und wenn wir ihm Lisetta zur Frau geben? Oh. Ich glaube, die beiden mögen sich. Lisetta? Nie. Ach, was redest du da, Weib? Unsere Tochter heiratet keinen Handwerker. Die soll höher hinaus. Ich habe da meine Pläne. Ein Arzt oder ein Gelehrter. Auf jeden Fall ein heller Kopf. Ach, ist das schön. Ich könnte immer nur tanzen. Ich auch. Mit dir. Magst du mich? Ich hab dich sehr gern, Lisetta. Ich dich auch. Minimax. Ja? Willst du mich heiraten? Dich heiraten? Ach, Lisetta. Nur zu gern. Minimax. Aber es geht nicht. Warum nicht? Hör zu, Lisetta. Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Riese. Du? Entschuldige, Minimax, aber... Lach nicht, bitte. Es ist die Wahrheit. Ich bin zwar so klein wie ein Zwerg, aber in Wirklichkeit, da bin ich ein Riese. Für mich bist du der größte und beste Zwerg der Welt. Aber dein Vater würde es nie erlauben. Du müsstest etwas Besonderes tun, Minimax. Etwas, das ihm imponiert. Kannst du nicht was erfinden? Vater schwärmt für Erfindungen. Tatsächlich? Aber bestimmt. Versuch's, Minimax, bitte. So. Er schwärmt für Erfindungen. Ausgerechnet für Erfindungen. Mm-hmm. Verzeihung, können Sie mir vielleicht sagen, wo ich... Storch! Nein, das ist eine Überraschung. Oh, fein, dass du mich besuchen kommst. Der Minimax. Na sowas. Ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass du hier bist. Wo sind wir eigentlich? Hast du dich wieder verflogen? Mir war so, als hätte ich im Traum ein Gebirge überflogen. Das war wohl gar kein Traum. Scheint so. Und wo bin ich? Wieder bei den Riesen? Ganz im Gegenteil. Bei den Zwergen. Deshalb. Ich schnappte vorher nach einer Fliege und dann schmeckte sie nach Frosch. Und du? Hast du hier dein Glück gefunden? Vielleicht. Eine Frau? Hm. Aber keine richtige Arbeit. Doch. Hier in diesem verlassenen Tal? Nein, in einer richtigen Schmiede. Weißt du, der Vater von Lisetta, so heißt meine Braut, der will seine Tochter nur einem besonderen Mann geben. Einem ganz besonders hellen Kopf. Deshalb verbringe ich jede freie Minute hier. Ich erfinde. Was machst du? Sieh mal, da. Diesen merkwürdigen Baum? Das ist kein Baumstorch. Das wird ein Windrad. Damit fange ich den Wind ein und lasse ihn für mich arbeiten. Donnerwetter. Und das dort ist eine Lichtmaschine. Aha. Da lässt er das Licht für dich arbeiten. Nein, nein. Ich mache Licht. Du? Das glaube ich nun doch nicht. Bestimmt. Ich und der Fluss. Das Wasser lässt du auch für dich arbeiten? So ist es. Eine völlig neue Erfindung. Sowas hat noch nie ein Zwerg gesehen. Und auch kein Riese. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Dass man mit Hämmern Licht machen kann. Nicht doch. Die Hämmer, das ist wieder etwas ganz anderes. Ein Hammerwerk. Das wird vom Wind und vom Wasser angetrieben. Und nicht nur die 7 Hämmer, die du jetzt siehst. Ha, wenn das fertig ist, da werden es 100 Hämmer sein. Und ich lasse sie mit dem kleinen Finger für mich arbeiten. Meinst du nicht, dass Lisettas Vater die Augen übergehen werden? Bestimmt, Minimax. Du wirst es sehen. Du bleibst doch ein wenig. Ich lade dich zur Hochzeit ein. Ach, weißt du, Minimax, ich würde ja deine Lisetta gerne kennenlernen, nur ich habe Hunger. Und die Frösche hier sind gar zu klein. Dort im Wald, da gibt es massenhaft Kaninchen. Ich kann doch keine Kaninchen fressen. Warum denn nicht? Für dich sind sie doch nur so groß wie Frösche. Aber die Haare. Nein, ich flieg lieber zurück. Vielleicht komme ich mal wieder. Und bring dir und Lisetta ein Kind. Ach du, das Märchen kannst du einem Dümmern erzählen. Aber besuch uns, ja? Bestimmt. Na dann. Hier bin ich groß, hier bin ich stark, wie nie ein Zwerg bislang. Dass jeder Mann mich lieben und achten kann. Mich lieben und achten kann. Ja, in dem kleinen Riesen denkt auch ein Riesenhirn. Und das erfindet 1, 2, 3, ein Sonnenwind und Wasserei. Und das erfindet 1, 2, 3, ein Sonnenwind und Wasserei. Blödsinn. Nachts über die Steine zu stolpern. Wir sind ja schon da, Papa. Hier? Siehst du was, Frau? Ja, guten Abend. Gleich werdet ihr es sehen. Im Dunkeln? Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Der Riese sprach, es werde Licht und es ward Licht. Achtung! Oh, oho! Nun, Papa? Donnerwetter! Das ist nur die Lichtmaschine. Die Lichtmaschine? Das Wichtigste, das kommt erst. Passt auf. Oh. 100 Hämmer, Papa, ja, 100. Ja. Und Minimax bedient sie mit dem kleinen Finger. Das muss ich mir ansehen. Das musst du mir erklären, Minimax. 100. Bist du jetzt einverstanden? Einverstanden womit? Dass wir heiraten. Heiraten? Sag schon ja, alter Brummbär. Einen helleren Kopf findest du nirgends als Schwiegersohn, oder? Nun, ja. Er hat ja gesagt. Ach, Minimax, du bist der Größte. Da hatte der kleine Riese endlich, wonach er gesucht hatte. Eine Arbeit, die ihm Spaß machte, eine Frau, die ihn liebte und einen Ort, an dem er glücklich sein konnte. Und als sein erstes Kind geboren wurde, lief er lachend durch die Straßen und rief: »Welch eine Riesenfreude, ein Zwergenmädchen, juhu!« 5 Kinder bekamen Lisetta und Minimax. Und wenn einmal eines gefragt wurde, wer sein Vater sei, dann antwortete es stolz: »Das ist Minimax, der stärkste Zwerg der Welt.« Der kleine Riese hieß dieses Märchen von Gerd Prokop. Musik: Uwe Schreiber. Dramaturgie: Nina Korn. Es sprachen Hans-Joachim Hegewald, Barbara Trommer, Marlies Reusche, Wolfgang Jakob, Wolfgang Sörgel, Elke Franke und viele andere. Der kleine Riese war Hans-Jürgen Silbermann, der Erzähler Dieter Bellmann. Schnitt: Wieland Munk, Ton: Dietmar Hagen, Regieassistenz: Matthias Thalheim, Regie: Annegret Berger.